Hörverstehen. Der Prüfungsteil Hörverstehen besteht aus 5 Teilen. Alle Arbeitsanweisungen und Pausen sind auf der CD enthalten. In den Pausen sollst du die Aufgaben lösen. Notiere deine Lösungen zuerst auf den Aufgabenblättern. Nach dem Abspielen der CD hast du 10 Minuten Zeit, um deine Lösung auf das Antwortblatt zu übertragen. Teil 1: Beim Einkaufen. Du hörst gleich 5 Szenen. Sie zeigen verschiedene Personen beim Einkaufen. Zu jeder Szene gibt es 3 Bilder. Welches Bild passt? Kreuze beim Hören zu jeder Szene das richtige Bild, A oder B oder C, an. Danach hörst du die Szenen noch einmal. Szene 1. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Schau mal, der gefällt mir gut. Welcher? Der hier vorne? Nein, der da hinten rechts im Sonderangebot. Der ist aber ziemlich groß. Naja, wir sind ja auch lange unterwegs. Ich möchte aber nicht so viel mitnehmen. Ich schon. Du kannst ja den kleinen hier vorne nehmen. Okay, den nehme ich und du den großen, einverstanden? Ich weiß nicht, vielleicht... Szene 2. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Sind die frisch? Aber natürlich. Wir verkaufen nur frische Sachen. Dann hätte ich gerne 1 Kilo davon. Sofort. Nein, nicht von denen. Ich hätte lieber die hier vorne, die aus Italien. Aber die aus Deutschland sind genauso gut. Wollen Sie probieren? Ja, gerne. Wirklich süß. Die nehme ich. Ja, gerne. 1 Kilo? Ja, 1 Kilo. Szene 3. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Also ich finde, der ist zu kurz. Aber Mama, das ist doch ganz normal. Das ist modern. Vielleicht, aber als ich so alt war... Mama, ich weiß, damals war alles anders. Und dann kostet er auch noch 80 Euro. Mama, das ist billig. In der Boutique nebenan ist alles noch viel teurer. Also, wenn du unbedingt willst, dann... Szene 4. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Also mir reicht es jetzt. Wir sind schon 3 Stunden unterwegs. Aber ich brauche noch ein Geschenk für Kerstin. Du hast doch schon 1000 Sachen eingekauft. Ja, aber nicht für Kerstin. Ich will ihr noch etwas Schönes zum Anziehen kaufen. Und was? Ich weiß noch nicht. Vielleicht ein Schal. Den kann sie bestimmt gut gebrauchen bei der Kälte. Szene 5. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Ich glaube, die nehme ich. Sie werden sehr zufrieden sein. Ja, die sind richtig bequem. Und vor allem sehr warm. Das ist wichtig. Ich bekomme immer so schnell kalte Füße. Das stimmt. Im Winter müssen Kopf, Hände und Füße richtig warm sein, sonst friert man schnell. Genau. Ich glaube, ich lasse sie gleich an. Gerne, kein Problem.